Mahalia gibt keine Konzerte, sie kreiert ein Ereignis. Sie war das vokale, physische und spirituelle Symbol der Gospelmusik. Schreibt der Autor Anthony Heilbutt in seinem Standardwerk über diese Form afroamerikanischer Musik. Und er spricht zugleich von, Zitat, ihren breiten Proportionen, ihrer Noblesse, ihrem Gesicht, wie es sich verzerrte während eines Songs. Heilbutt erwähnt auch ihre softe Stimme und ihren Alt, diese von keiner Musikschule ausgebildete Gesangsstimme. Mit zwei historischen Konzerten und ab ca. 23 Uhr mit einem Porträt erinnert WDR 3 Jazz and World heute Abend an Mahalia Jackson. Dazu begrüßt sie herzlich Karl Lippegaus. Jackson live beim Newport Jazz Festival am 6. Juli 1958, zu sehen in dem Film Jazz on a Summer's Day. Es regnet, als sie auf die Bühne kommen. Am Klavier ist ihre langjährige Begleiterin Mildred Falls und an der Orgel Lilton Mitchell, am Kontrabass Tommy Bryant. Mahalia Jackson live in Newport. Da wartete ich hinter der Bühne auf meinen Auftritt. Ich hörte, wie all der Jazz und allerlei blödes Zeug dargeboten wurde. Ich fragte mich, wie ich da rausgehen und diesen Leuten etwas vermitteln sollte. Nur Gottes Gnade konnte mir jetzt noch helfen, in diesem Chaos mit Überzeugung zu singen. Ladies and gentlemen, it is Sunday and it is time for the world's greatest gospel singer, Miss Mahalia Jackson. I don't know which way I can roam. Yes, I can roam, but I've heard of a city called a Helen, and a home I'm striving to make a heaven, Lord. He's got You make me feel like I'm a star. Now, I don't know if you want to hear me and you want to stay in the rain. I'm just getting warmed up. Jackson live beim Newport Festival am 6. Juli 1958. Ich bin nichts Besonderes und möchte nicht anders behandelt werden als irgendein anderer Angehöriger der schwarzen Rasse. Wenn man sich jedoch tagtäglich wie wir zwischen der weißen und der farbigen Welt bewegt, dann schlägt einem das dumme und grausame Verhalten mancher Weißen derart ins Gesicht, dass man erst nicht weiß, soll man jetzt explodieren? Oder für den beten, dessen Seele so von Hass erfüllt ist. Es war eine beschwerliche Tournee 1961 durch Europa. Sie waren mit dem Schiff rübergekommen, wegen Mahalias Flugangst. Hin und her gehetzt von einem gnadenlosen Termin zum anderen. Von einer Stadt in die andere. Anfangs waren sie in Stockholm und traten am 18. oder 20. April im dortigen Konzerthuset auf. Nur Mahalia und ihre Pianistin Mildred Falls. Mahalia war unsere erste Bauchtänzerin, sagte ein Ex-Klavierspieler einmal über sie. Bei der Bezeichnung in der Ansage »The World's Greatest« stutzte sie, obwohl sie zeitlebens kinderlos blieb, umhüllte sie etwas Einfaches, Mütterliches für alle im Publikum, wenn sie sich flat-footed, einfach, wo immer auch sie war, vor diese vielen Menschen stellte und sang. Vielleicht war es auch ein Ausdruck der Fürsorge bzw. göttlichen Vorsehung, dass sie später auch die Besitzerin einer erfolgreichen Restaurantkette wurde. Sie finanzierte auch Programme, um jungen Schwarzen den Zugang zum College zu ermöglichen. Mitgefühl, Empathie, ihr musste niemand erklären, was das ist. Hören Sie jetzt unser zweites Konzertdokument. Es stammt vom April 1961 aus dem Konzerthuset in Stockholm. The world's greatest gospel singer, Miss Mahalia Jackson. Down by the riverside, down by the riverside. meet up. My friend's been gone down by the riverside. Study well, what? No more. Well, I ain't gonna study what no more. Lord, study what no more. I ain't gonna study well, what no more. Hallelujah. Just got to wait. You got to trust God. pleasing when you're mistreated. Be forgiven when you're mad. Be forgiven. Someone abuse you. The good Lord look for sons. Live right each day. Smile on your way. It don't cost very much. Well, it don't cost very much. Just a place, a gentle touch. And to give a glass of water to a pilgrim in need of sun. You may not be an angel, and you may not go to church. Help the cripple by the wayside. Help the blind man across the street. Speak kindly to your neighbor. Speak politely to those you meet. But to the blind man, give him glasses, and the crippled man, give him a crown. As you do for yourself, you can do for somebody else, and it don't, child, cost very much. You know it don't cost very much. Just a place, a gentle touch, and to give a glass of water to a pilgrim in need of sun. Yeah, Lord, you may not be an angel, and you may. Als wir nach Paris kamen, mussten sie die Polizei rufen, um die Menge zurückzuhalten. Die Leute umringten mich genauso, wie sie es bei Louis Armstrong und Big Bill Brunsie taten. Ich sage Ihnen was, auch wenn die Menschen die Texte nicht alle verstehen konnten, sie sprachen ihr religiöses Empfinden an. So stark, dass viele in meinen Konzerten weinten. Schwer ging ihr Atem, wenn sie sang. Man spürte, wie sie etwas in Gang brachte. Vermutlich besaß sie absolutes Gehör. Untrüglich war jedenfalls ihr Sinn für Rhythmus, den Beat, wie sie es nannte. Wie bestimmte Saxophonisten formte sie den Ton ekstatisch um in Growling, Moaning oder Hollering. Wenn du mich nie wieder singen hörst, hör mich auf der anderen Seite der Küste. Gott wird die Spreu vom Weizen trennen. Hat er das nicht gesagt? Yeah. Das war Mahalia Jackson live in Newport und in Stockholm. Hören Sie jetzt im zweiten Teil der heutigen Sendung Move On Up. Ein Porträt Mahalia Jacksons von Karl Lippegaus. Didn't it rain, children? Rain, oh my Lord, didn't it? Didn't it? Didn't it? Oh my Lord, didn't it rain? Oh, didn't it rain, children? Rain, oh my Lord, didn't it? Didn't it? Didn't it? Oh my Lord, didn't it rain? Well, rain for the day, for the night without stopping. No one was clapping, the rain stopped dropping. Knock at the window, knock at the door. You take on more. Don't cry, no, no, you're full of sin. God got the key, you can't get in. Listen to the rain, just listen to the rain, just listen to the rain, just listen. I've raining all day and all night, all day and all night. Just listen, I've raining, just listen, I've raining. Some morning, some groaning, some groaning, some morning. Just listen. Hot raining, just listen, hot raining, just listen, hot raining, just listen, well, hot raining, well, just listen, Lord, hot raining, oh, just listen, Lord, hot raining, well, just listen, listen, hot raining, well, just listen, listen, hot raining, well, well, oh. Just listen, hot raining. Just listen, hot raining. Well, all day and all night, oh, all night. Just day, well, just listen, hot raining. Just listen, hot raining. Just listen, hot raining. Didn't it rain till dawn? Rain, oh my Lord, did not, did not, did not. Mein Gott ist real. Wenn ich jemandem helfen kann, was für einen Freund wir in Jesus haben. Ich fand die Antwort. Du musst wiedergeboren werden. Eine Stadt namens Himmel. Ohne Gott könnte ich nichts tun. Nimm meine Hand, teure Gott. Er trägt die ganze Welt in seinen Händen. Niemand kennt das Leid, das ich gesehen habe. Such mich, Gott. Das sind einige Überschriften von Songs, die Mahalia Jackson gesungen hat. Viele handeln vom Jenseits, von einer anderen Welt, der Sehnsucht nach Erlösung, nach dem Tod. Was Haley, was diese Frau aus New Orleans im Grunde besingt, ist die Unsterblichkeit der Seele. Jesus say, come unto me, I am the way. Keep your hand on the plow, hold on. When my way get dark as night, know the Lord will be my light. Keep your hand on the plow, hold on. About me as much as you please. Before you talk, I'm gonna stay on the knee. Keep your hand on the plow, hold on. When I get to heaven, gonna sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow, hold on. Hold on. get to heaven, sing and shout. Be nobody that'll put me out. Keep your hand on the plow. Hold on. My rope gonna fit me well. Tried it on at the gates of hell. Keep your hand on the plow. Hold on. Die Plattenfirma hatte mich mit einem Produzenten zusammengespannt, der mich Sätze singen ließ, die verjazzt waren und mit einem schweren Beat verfälscht. Manchmal mischten sie sogar Geigen und Chöre hinein, nachdem ich die Bände besungen hatte. Wenn das Album herauskam, hörte sich das an, als hätte ich mit einem Haufen Leute Musik gemacht. Als die Deutschen mich ohne eine Band oder fantastische Arrangements hörten, wie ich ganz allein dastand, nur mit Mildred Falls am Klavier, das gefiel ihnen viel besser als diese verkitschten Platten. So resümierte es die Interpretin, die ca. 30 Alben für Columbia aufgenommen hat, für eine schwarze Gospelsängerin eine nie dagewesene Tat. Eins musste man ihr lassen, sie hatte sich das alles selbst geschaffen. Seit sie um 1937 einen Fanclub um sich scharte im Mittleren Westen und ihre ersten Platten für die Decca machte. God don't separate the wheat from the tear, didn't he say? God don't separate the wheat from the tear, didn't he say? God go separate to be wurde 1911 in der Water Street in New Orleans geboren, zwischen den Bahngleisen und dem Uferdamm des Mississippi River. Die Bahn verlief so nah, dass die Fensterscheiben klirrten, wenn ein Zug vorbeifuhr. In unserer Gegend wohnten farbige Franzosen, Kreolen und Italiener bunt durcheinander und keiner hatte es leicht, sich und seine Familie durchzubringen. Die Neger in unserer Nachbarschaft arbeiteten am Fluss, auf den Docks und auf den Riverboats und Bananenfrachtern. Mein Vater verlud tagsüber am Hafen Baumwolle, abends schnitt er den Leuten die Haare und sonntags predigte er. Dad verdiente gerade genug, dass wir keine Not litten, aber viel Geld hatten wir nie. Dark was the night and cold ground. Dawn. Da unten im tiefen Süden spielte sich das gesellige Leben der Farbigen ausschließlich in ihrer Kirche ab. Sie hatten eine alte, von Sklaven aus Zypressenholzplanken von der Sägemühle erbaute Kapelle, die schon über 100 Jahren stand. Whoa. The night and cold. Wenn die Zeit für die Taufe kam, taufte der Prediger die Gemeinde im Schafalaya River, dessen starke Strömungen ein Dampfschiff um die eigene Achse drehen könnten. Auch mein Onkel Porter war in dem tiefen, reißenden Fluss getauft worden. Er sagt, dass ihm die Erinnerung daran nie verloren gegangen ist. Whoa, the ground. On which my Savior prayed, on we my Das Erlebnis dieses Tages hat ihn zeitlebens begleitet und er weiß heute noch, wie damals die Gewissheit über ihn kam, dass er nun für den Rest seines Lebens zur großen Menschenfamilie Gottes gehören würde. Like blood ran down great drops. Unser Spielplatz war das hohe, grasbewachsene Ufer des Mississippi. Wir saßen da draußen und sangen Lieder zu Ukulele, buken Süßkartoffeln in Treibholzfeuer und fingen Fische, Garnelen und Krabben, so viel wir wollten. Im New Orleans gehört der Mississippi einfach zum Leben der Menschen. Wir Kinder fürchteten uns nicht vor seinen Sümpfen oder den Alligatoren und den blauen Wasserschlangen. Der Mississippi macht New Orleans zu einer magischen Stadt. Wenn ich dran denke, wie ich dort aufwuchs, bin ich manchmal so gerührt, dass ich weinen könnte. When I was a little bit of girl down in New Orleans, the name of the church was Mount Moriah Baptist Church. Well, it was a small church, very small, but it was spiritual. The type of people that went to that church, they wasn't ashamed to sing a song. They wasn't ashamed to testify to the glory of God. And you know, you could get such a warm feeling there. Everybody felt welcome. Little old church sat on the ground. Didn't even have a basement. Wasn't a great big church here like New York. Von 1937 bis 1946 gab es keine Schallplatten von Mahalia Jackson. Anfangs kritisierte man sie für ihren physischen Einsatz, ihre Körperlichkeit. Mahalia hatte Power und wenn sie in Euphorie geriet, hob sie ein paar Zentimeter ihr Kleid hoch. Sie hatte Sexappeal. He's not yours. Oh, running, running, running. Die weißen Kids spielen zum Teil besser Gitarre als ich, aber sie werden nie so singen wie ich. Ich habe eine tiefe Kirchenstimme, sagte einmal der große Bluesänger Muddy Waters. Und er fügte noch hinzu, die haben zu wenig Soul, sie haben zu wenig durchgemacht. Mit dem Singen fing ich an, als ich gerade laufen und sprechen konnte. Von Musik umgeben wuchs ich auf. New Orleans war voller Musik. Das war die Zeit der vielen Brassbands. Damals machte man noch Musik auf den Showboats und überall gab es Cabarets und Cafés, wo Leute wie Jelly Roll Morton und King Oliver spielten. In der ganzen Stadt hörte man Ragtime, Jazz und Blues. Alle kauften sich Grammophone, die man ankurbeln musste. Und alle hatten Platten von sämtlichen farbigen Sängern, Bessie Smith, Ma Rainey, Mammy Smith und all den anderen. Thanks. Heute ist mir klar, dass mich die Holiness-Kirchen im Süden sehr geprägt haben. Ich war immer Baptistin, aber gleich neben uns gab es eine Holiness-Gemeinde, die hatten weder Chor noch Orgel. Sie benutzten Trommeln und Percussion. Sie stampften mit den Füßen und sie sangen mit dem ganzen Körper, mit einem kraftvollen Beat, den wir seit der Sklavenzeit in uns hatten. Die Musik war so stark, sie trieb mir Tränen in die Augen. Ich glaube, Blues, Jazz und auch Rock'n'Roll haben diesen Beat von den Holiness-Leuten. Man muss immer den Rhythmus erfassen. Das ist auch der Grund, warum viele Weiße nie richtig mitklatschen. Kinder, sage ich dann, ich weiß, dass es euch Spaß macht, aber lass bitte dieses Klatschen, während ich singe. Mahalia, ich glaube selber nicht an Gott, aber wenn Sie singen, überkommt mich eine Gänsehaut. Woman at the well, Lord. Oh, Jesus, met the woman at the well. Oh, Jesus, met the woman at the well, Lord. And he told her everything she'd done. Woman, where is your husband? He said, woman, woman, where is your husband? He said, woman, woman, where is your husband? And she said, oh, oh, Lord, I have none. Woman, you have five husbands. Well, he said, woman, woman, you have five husbands. Oh, he said, woman, woman, you have five husbands. But the one you have now, he's not yours. She went running, running, running, running, running, running. Oh, to the city she went running, running, yeah, to the city she went running, oh, running, oh, to the city, and she told them. Es dauerte viele Jahre, bis ich einen Speisewagen oder ein Schlafwagenabteil von ihnen zu sehen bekam. Ich musste viel im Norden und Süden herumreisen und mich hinter einer Trennwand verstecken, damit mich die Weißen nicht zu sehen brauchten. Schon vor der Sezessionskrieg waren Farbige nach Chicago gekommen, als die Stadt eine wichtige Station der Underground Railroad war für entlaufene Sklaven, die nach Kanada zu fliehen versuchten. Die Baumwollbesitzer im Süden hassten Chicago und nannten es eine niggerfreundliche Stadt. Daher auch ihre lebenslange Zugehörigkeit zur Demokratischen Partei und ihr späteres politisches Engagement. Roosevelt fütterte mich, als ich hungrig war. When the roll will be caught up in heaven, gonna answer to his name. When the roll will be called up in heaven, gonna answer to my name. Die Wirtschaftskrise von 1929 und 30 traf unser Volk im Norden viel härter als die im Süden. Die Depression verwandelte die South Side von Chicago in einen Ort zerbrochener Träume. When the roll will be called up in heaven, gonna answer to my name. When the roll will be called up in heaven, gonna answer to my name. Leute, die mich singen hörten, machten mir Komplimente und meinten, ich solle doch Unterricht nehmen. Also ging ich zu diesem berühmten schwarzen Operntenor. Sie müssen lernen, nicht zu brüllen. Es wird eine Zeit lang dauern, um Ihre Stimme aufzubauen. Ihre Art zu singen macht der schwarzen Rasse keine Ehre. Diese Lieder, die müssen Sie so singen, dass die Weißen sie auch verstehen können. Ich hatte aber kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich legte meine $4 für die Lektion hin und ging. Well, Lord, what are these old morning and it won't be long. God's gonna give out an awful groan. Gonna call his angel from behind the throne. Gonna tell old man Gable to blow his horn. Gable gonna stand at the beautiful gate. Gonna blow so loud, tell the saints you'll wait. Oh, when the room will be called in heaven. Gonna answer to my name. Oh, when the room will be called up in heaven. Gonna answer to my name. Anfang der 1940er Jahre ergab sich eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Thomas A. Dorsey, früher als Bluesänger bekannt, unter dem Namen Georgia Tom. Ich versuchte Mahalia zu zeigen, wie man beim Singen atmet und phrasiert, aber sie hörte nie zu. Sie sagte, ich würde versuchen, eine stereotype Sängerin aus ihr zu machen. Ich lernte Professor Thomas A. Dorsey kennen, den großen Gospel-Komponisten. Er ist für die Gospelmusik das, was W.C. Handy für den Blues bedeutet. Viele Leute wissen nicht, dass Gospel-Songs nicht überliefert wurden wie die Spirituals. Die meisten Gospel-Songs sind von farbigen Musikern wie Professor Dorsey komponiert und geschrieben worden. Thomas A. Dorsey nahm Mahalia mit sich durch ganz Amerika. 15 oder 20 Songs sang sie pro Abend. Jeder Gospelkirche in den USA war ihr Name ein Begriff. 1946 unterschrieb sie einen Plattenvertrag beim kleinen Label Apollo in New York. Ihre dritte Single, Move On Up A Little Higher, verkaufte sich sofort 1 Million Mal. Es wurde ihr Song und sie wurde The Gospel Queen. My crown. Ich will mit meinen Händen, meinen Füßen, meinem ganzen Körper ausdrücken, was in mir ist. Ich sage mir, lass nicht zu, dass der Teufel dem Herrn den Beat stiehlt. Der Herr will nicht, dass wir uns totstellen. Wenn dir danach zumute ist, stampf ein bisschen mit den Füßen, tanze zu Ehre des Herrn. In Konzerten flüstere ich manchmal oder singe laut heraus und schiebe den Rhythmus weiter voran. Es gab Situationen, wo ich von der Bühne heruntergestiegen und auf die Knie gefallen bin. Dann singe ich mit den Leuten zusammen und nachher in der Garderobe, da singe ich immer weiter, bis ich alles gesagt habe, was ich in mir fühle. Eine Sache, die mir die Kraft gab, nur bei Gospelmusik zu bleiben, war, dass mich das Glitzern des Showbusiness nie verführt hat. Ich fuhr zurück nach Chicago und es war, als sei ein Damm gebrochen. Ed Sullivan wollte mich in seine TV-Show. Aus New York kam eine Nachricht, die mir die Sprache verschlug. Ob ich bereit wäre, in der Carnegie Hall zu singen? Je länger ich sang, desto mehr Leute im Publikum brachen in Freudenschreie aus. Als der Beat schneller wurde, kam alles in Bewegung und stampfte mit den Füßen. Einige begannen zu jauzen. Sie sprangen auf und tanzten in den Gängen, während ihnen die Tränen übers Gesicht strömten. Fortune always pass me by, but now I'm glad that don't bother me. Just to know he saved my soul, he put my name down on heavenly road. Trouble, Lord, it's trouble, Lord, keep getting in my way. Oh, but that don't bother me. The palm of his hand. Trouble, Lord, is trouble, Lord, keep getting in my way. Oh, but that don't bother me. And now when things get in my way, I fall down on my knees and I pray. And I don't let the devil bother me. And all while growing in his grace, and I know to heaven I'll stay. It's trouble, it's trouble, keep getting in my way. Lord, but that don't bother me. Trouble, Lord, trouble, Lord, keep getting in my way. That don't Mich liebte er, aber meine Songs liebte er nicht. Als Konzertsängerin wollte er mich sehen. Jazz sollte ich singen. Warum willst du deine wunderbare Stimme an dieses Zeug verschwenden? Das ist doch keine Kunst. Ich hätte mich auch auf Blues verlegen können. Earl Father Hines und Louis Armstrong hätten von mir gehört und meinten, ich solle kommen und mit ihren Bands im Grand Terrace Ballroom singen. Ich fuhr aber nicht hin, weil ich wusste, dass auch das kein Leben für mich war. Welcher Neger konnte nicht ein Blues-Sänger werden? Blues, das sind Songs der Verzweiflung. Gospel sind die Songs der Hoffnung. Während du sie singst, wird die Last von dir genommen. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass Gospel mich in die Konzertsäle der ganzen Welt bringen würde und dass Musikkritiker und alle möglichen Sachverständigen einmal über mich schreiben sollten. Alle möglichen Leute baten mich, Konzerte zu geben. In riesigen Gospelzelten, in finsteren alten Landkirchen, in großen Theatern, Ballsälen. Ich musste mich schnell in diese für mich fremden Welt bewegen lernen. Hey, manchmal ging ich einfach erstmal an die Kasse, verkaufte Eintrittskarten und gab das Wechselgeld heraus. Dann sagte ich: Guten Abend, Freunde, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Gracious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. When my life Ich sagte zu dem Musikforscher Marshall Stearns, dass ich nie eine Musikstunde gehabt hatte. Ich singe eben, einfach so. Daraufhin holten die Forscher ihre Rekorde raus und spielten mir afrikanische Trommelmusik vor. Ob mir das bekannt vorkäme, fragten sie. Ich sagte ihnen, von Buschtrommeln verstehe ich nichts, aber der Beat kam richtig gut. Yeah, er ging mir ein. Mahalia, wenn Sie jetzt noch mit den Jazz-Experten geradewegs runter an den Fluss gegangen wären, wären sie alle hinter Ihnen ins Wasser gewartet, um sich taufen zu lassen. Für Mahaly war es kein leichter Schritt, mit einer großen Jazzband aufzutreten. Beim Newport Festival war sie kurz mit Duke Ellington and his Famous Orchestra live zu hören gewesen. Vorher hatte sie gefragt, gibt's keine Proben, Duke? Worauf Ellington gesagt haben soll, just open the Bible and sing. Ellington selbst hatte das Heilige Buch der Christen dreimal komplett gelesen und war ein tief religiöser Mensch. Es bedeutete ihm viel, seine große Suite Black, Brown and Beige nach vielen Jahren noch einmal aufzunehmen. Allerdings ist auf diesem neuen Album von 1958 nur noch wenig übrig von der Musik, die er in den 40er Jahren in der Carnegie Hall aufgeführt hatte. Stattdessen gab es eine Vertonung des 23. Psalms. Trotzdem wurde es der Vorläufer für seine späteren Sacred Concerts. Und vor allem Mahalia Jackson zu hören in Come Sunday ist ein Erlebnis. He Die Einspielungen zu dem Columbia-Album Black, Brown and Beige mit Duke und Maley auf dem Cover liefen einfach wunderbar. Am nächsten Tag bat Ellington sie noch einmal ins Studio. Dann ließ er das Licht im Aufnahmeraum löschen und diesmal sang Mahalia Jackson a cappella sein Come Sunday. Als Ellington Jahre später seine New Orleans Suite schrieb, komponierte er auch ein Portrait of Mahalia Jackson. Das war Mahalia Jackson mit dem Orchester Duke Ellington und Edward Kennedy Ellington am Klavier in Come Sunday aus dem Album Black, Brown and Beige von 1958. Die größte aller Gospelsängerinnen stirbt am 27. Januar 1972. Doch Aretha Franklin und viele andere Gospelsängerinnen trugen ihre Botschaft weiter bis hinein in unsere Tage. Sie hörten Move On Up A Little Higher, ein Porträt Mahalia Jacksons von Karl Lippegaus. Redaktion Bernd Hoffmann. Die Sprecher waren Cecilia de Medeiros und Tobias Teschner. Morgen können Sie an dieser Stelle die Gruppe Frick erleben und Hot Fiddles from Cool Scandinavia mit meinem Kollegen Tom Down. Hier noch der Hinweis auf den WDR Jazzpreis. Bis zum 26. Oktober können sich Künstlerinnen und Künstler aus NRW wieder um diesen Jazzpreis bewerben. Alle Informationen zum Jazzpreis und zu dieser Sendung finden Sie auf der Internetseite jazz.wdr.de. Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Gonna leave.